Zum Tag der Sonne legten am 16. April die Delegationen und Delegierten der CC-Ideologie-Studienorganisationen aus verschiedenen Ländern und Regionen, die zu Besuch in der TVRK weilen, an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae die Blumenkörbe nieder und verneigten sich davor.